Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Gestern Abend kam also die deutsche Filmbranche zur wichtigsten Preisverleihung des deutschen Kinojahres zusammen, nämlich beim 68. Deutschen Filmpreis. Und wie es sich bei einer solchen Preisverleihung gehört, wurde auch hin und wieder vor Freude geweint. Marie Bäumer hat das wohl am deutlichsten getan. Aber es war auch in Gesprächen über das Kino, dann hinter der Bühne, immer wieder die Rede vom großen Gefühl. Bei mir im Studio ist Anke Lewicke. Ich möchte behaupten, ein bisschen stimmt es schon, dass viele Kritiker sich mit dem Gefühl im Kino ein bisschen schwer tun. Du kannst jetzt gleich widersprechen. Wann hat dich das deutsche Kino in letzter Zeit bewegt? Ja, das stimmt schon mit den großen Gefühlen. Letztens habe ich wieder so laut im Kino gedacht, bei dem Oskar-Röhler-Film zu Beginn, dass ich mich direkt geschämt habe. Aber um deine Frage zu beantworten, was mich wirklich bewegt hat, das ist eine Szene in dem Film Transit von Christian Petzold, der ja noch in den Kinos läuft, der sicher nächstes Jahr dann beim Deutschen Filmpreis eine Rolle spielt. Die haben dieses Jahr einfach noch nicht eingereicht. Und da spielt ja Franz Rokowski einen Flüchtling aus der Nazi-Zeit, der auf einen Jungen trifft, der ein Flüchtlingskind unserer heutigen Zeit ist. Und der repariert das Transistorradio und singt dann ein Kinderlied. Das hat mich wirklich berührt. Und ich finde, eigentlich hat das deutsche Kino, kann schon wirklich auch große Gefühle erzeugen. Und vielleicht muss man einfach davon wegkommen, ach, Gefühle müssen nicht immer bigger than life sein wie in Hollywood. Und da fand ich eigentlich die Nominierungen und Preisträgerfilme dieses Jahr ganz interessant, weil es den Regisseuren und Regisseurinnen gelungen ist, über diese Gefühle eben sich auch den Figuren und ihren Geschichten anzunähern. Und da können wir direkt bei Drei Tage in Quiberon bleiben. Es sollte ja darum gehen, wie es Romy Schneider geht, eine Zustandsbeschreibung ihres Lebens. Und sie war eben eine Schauspielerin, sie konnte nicht ohne den Blick der anderen leben und auch nicht mit dem Blick der anderen. Und sie hat dabei immer ihre Gefühle offengelegt. Also da sind wir ja richtig schon in dem Thema. Also das Gefühl, die verschiedenen Gefühle sind schon Teil der Erzählung gewesen. Und wir wollen auch noch mal ein bisschen näher auf diesen großen Gewinnerfilm blicken, auf Drei Tage in Quiberon und die sieben Lolas, die er gestern insgesamt abgeräumt hat. Ich habe ja schon Marie Bäumer erwähnt, die als beste weibliche Hauptdarstellerin als Darstellerin von Romy Schneider gewonnen hat und die dann auf der Bühne Tränen der Freude vergossen hat. Sie hat sich dann dazu auch hinter der Bühne danach nochmal geäußert. Ich finde ehrlich gesagt auch Weinen ganz wunderbar. Das ist das Allerwichtigste, was wir brauchen. Man kann sich lösen, entspannen, freuen. Und die Katja Riemann hat mich hinter der Bühne ganz fest umarmt und gesagt, wir haben alle geweint. Das ist genauso schön, wie wenn alle sagen, wir haben alle gelacht. Sie haben ja eben auch einen Appell an die großen Gefühle ausgesprochen. Braucht es die im deutschen Film auch mehr? Ja, ein sehr, sehr langes Jahr mit 100.000 Ausrufezeichen. Wir sind in Deutschland nicht die allergrößten, wie soll ich sagen, Emotionaliker, um mal dieses Wort zu erfinden, sondern hier wird sehr viel über den Kopf geregelt und sehr viel intellektualisiert und sehr viel dargestellt und viel mehr Gefühle, viel mehr ins Becken, viel mehr in die archaischen Erdkräfte, auf jeden Fall. Das sollte ja eben auch bei Romy Schneider eine Interpretation sein, keine Imitation, eine Gratwanderung. Wie haben Sie die eigentlich geschafft? Es geht weder um die Interpretation noch um die Imitation, sondern genau das beides nicht, sondern wir wollten eine emotionale Zustandsbeschreibung schaffen. Das war unser Anliegen und das hat mich also seit dieses Drehs begleitet, diese Angst, es nicht zu schaffen, durch diese Ikone hindurchzudringen und in diese Falle dieser Interpretation zu gehen. Und das war mein Anliegen. Ja, bevor wir auf den Inhalt kommen, sollte ich vielleicht auch noch erklären. Schöne große Gefühle im Hintergrund. Große Gefühle im Hintergrund, weil es ist nämlich so, dass dann die Preisträger immer hinter die Bühne geführt werden. Dann machen die da ihre Runde. Und dann kommen aber schon die nächsten Preisträger. Und dann müssen die natürlich auch noch mal jubeln für die Kameras und so. Ich glaube, das war für den besten Kinderfilm oder so. Da waren, glaube ich, 6 Leute, während ich mit Marie Bäumer sprach. So, jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Abgesehen von den Emotionalika, die sie da besprach. hat sie am Ende gesagt, sie wollte durch diese Ikone durchdringen und nicht in die Falle der Interpretation treten. Hat sie das denn geschafft? Ja, ich kann schon sagen, dass Marie Bäumer, um es ganz banal zu sagen, mich emotional schon abgeholt hat. Also sie spielt dieses mitreißende Wesen, was Romy Schneider ja auch hat, wirklich ganz toll. Und es ist manchmal auch wirklich unheimlich, dass man glaubt, da ist Romy Schneider wirklich vor einem. Auch diese Tragik in den ganzen Facetten, also wie sich das Gesicht dann ganz schnell wieder so, ja, so einen Schatten drüber legen kann. Das finde ich schon alles schauspielerisch unglaublich beeindruckend. Aber letztlich habe ich mich immer gefragt, was Emily Artef, also die Regisseurin, mit dem Film eigentlich wollte. Also der eigene Zugriff auf Romy Schneider hat mir dann doch gefehlt. Also dann doch vielleicht die eigene Interpretation, die eigene Vision. Warum Romy Schneider heute? Was ist das Thema? Und so war der Film ja, wenn auch sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht zu sehr eine Nacherzählung, hat zu sehr die Bilder, die wir alle kennen, von Robert Lepek zum Laufen gebracht. Aber so, ja, ich hätte Romy Schneider gerne nochmal neu entdeckt, aber ich habe dann nur die Romy Schneider gesehen, die ich nun auch schon kannte. Aber ich bin auch mit Romy Schneider sozialisiert worden, muss ich dazu sagen, von Sissi bis zur französischen Phase. Nun haben ja die 1900 Mitglieder der Deutschen Filmakademie offensichtlich das anders empfunden, denn 7 Preise hat der Film bekommen. Und das sind ja die, die abstimmen über die Lolas. Hast du eine Erklärung? Ist es vielleicht auch eine Wiedergutmachung an Romy Schneider, die natürlich viel zu spät kommt? Ja, das war natürlich gestern auch Thema, eben der Umgang der Deutschen mit ihren Stars. Und da finde ich es ja ganz interessant, der Filmpreis heißt ja auch Lola. Da muss man natürlich an Marlene Dietrich denken, die ein ähnliches Schicksal wie Romy Schneider hatte, die dafür auch nicht mehr gemocht wurde, weil sie Deutschland verlassen hat. Da muss ich an die andere Lola denken, Lola Renn, Franka Potente. Nachdem sie es eben versucht hat, in Hollywood Fuß zu fassen, es nicht geklappt hat, ist sie hier nie mehr zurückgekommen. Also das ist schon ein Thema, wo wir drüber nachdenken können. Und da finde ich es eben auch ganz interessant. Emily Artef hat ja lange in Frankreich gelebt, ist mit einem ganz anderen Starsystem groß geworden. Ich meine, Catherine Deneuve und Fanny Ardant, die werden älter und älter, aber das französische Kino hat immer neue Rollen für sie. Und das würde ich mir eben auch mal wünschen. Warum gibt es nicht mal andere Rollen für Katja Riemann? Warum spielt Nina Hoss meistens so mit Christian Petzold? Aber ich muss dann wiederum sagen, Fatih Akin, der ja auch nominiert war als Regisseur und dann auch seinen Film Aus dem Nichts als bester Film, der hat schon einen besonderen Blick für Schauspielerinnen. Er hat ja damals für Auf die andere Seite Hanna Schygulla wiederentdeckt und jetzt Diane Krüger für Aus dem Nichts, den Hollywood-Star, nach Deutschland geholt. Und das finde ich auch ganz toll, wie sie den ganzen Glamour ablegt und dann ganz zurückgenommen eine Frau spielt, die bei einem Anschlag durch rechts ihre Liebsten verliert und dann diese Rachegeschichte und wie sie diese Trauer erzählt, das nimmt uns ja mit auch in die aktuelle deutsche Politik. Und ich finde, sie hätte ja auch vielleicht die Lola verdient, aber sie hat ja schon den Goldenen Globe und ist in Cannes auch ausgezeichnet worden. Genau. Aus dem Nichts hat schon eine internationale Karriere hingelegt beim Filmpreis. Jetzt gab es 2 Lolas, eine goldene Lola fürs beste Drehbuch und dann eine silberne Lola als bester Film. Ja, mit beiden Lola stand dann Fatih Akin auch auf der Bühne hinterher und fragte, ob es irgendwo eine Tüte gäbe, um die da alle reinzumachen. Ich habe noch nie in Silber das, glaube ich, gewonnen, oder? Ich weiß nicht, was kurz und schwarz. Aber so Silber und Gold, ne? So, hier, der passt ganz gut zu den Silberringen und der passt ganz gut zu dem Goldring. Ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen geblödel, aber er hat tatsächlich zahlreiche Preise im Laufe seiner Karriere bekommen. Die letzte Lola wiederum, die liegt schon 10 Jahre zurück, das war 2008. Da hat er ja für die beste Regie und bestes Drehbuch für Auf der anderen Seite gewonnen. Anke, was macht denn sein Kino so besonders? Da können wir doch wieder bei den Emotionen bleiben. Er erzählt ja wirklich aus dem Bauch heraus. Das ist ihm ja auch ganz wichtig. Und dabei will er Genre machen. Und genau das macht er ja aus dem Nichts. Er nimmt die ganzen Fakten, die wir kennen von den NSU-Prozessen und versucht, die eben ins Genre umzuwandeln, macht daraus eine Rachegeschichte, wie ich schon gesagt habe, aber auch ein Gerichtsdrama. Und das ist so ein Kino, der steht einfach dazu, der will uns wirklich hemmungslos mit einer Wucht auch packen. Er hat ja auch schon das zweite Mal mit Huck Boom gearbeitet, also das erste Mal bei Chick, jetzt eben bei Aus dem Nichts. Huck Boom, sollten wir auch erwähnen, hat die Ehrenlola für sein Lebenswerk bekommen. Ich habe Huck Boom auch danach gefragt, ob denn sein Kino, was ja eher so in den 70ern verwurzelt ist und das von Fatih Akin noch was verbindet. Ja, schauen Sie, ich habe so 2 Kategorien von Filmen gemacht. Die einen, Nordsee-Mordsee, das sind also Jugendfilme. Chick ist eine fast gleiche Struktur. Und ich habe Justizfilme gemacht und der Mittelteil von Aus dem Nichts ist ein Justizfilm. Insofern haben wir auch sachlich, inhaltlich was miteinander zu tun. Das war auch eine recht nüchterne Analyse. Der Mittelteil von Aus dem Nichts ist ein Justizfilm. Auch da merkt man dann offensichtlich die Faszination des ehemaligen Juristen, auch wenn er sein Studium abgebrochen hatte, am Haag Bohm, oder? Ja, hat er was mit mir gemeinsam. Auch ich habe mein Jurastudium abgebrochen. So, soweit erstmal die erste Analyse der diesjährigen Lola-Preisträger. Wir reden gleich weiter. Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Sie hören Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. In dieser halben Stunde ziehen wir eine Bilanz des gestrigen Abends. Da fand der 68. Deutsche Filmpreis statt. Und wir wollen weiter vordringen in die Gefühlswelten des deutschen Kinos. Welche Themen bewegen die Filmemacher und erreichen sie damit auch ein Publikum? Und wenn ja, wie schaffen sie es? Anke Lewicke ist im Studio. Anke, du hast es eben schon erwähnt, den Regisseuren gelingt es, ja, über ihre Gefühle ihre Themen zu entwickeln. Welche weiteren Beispiele siehst du denn bei den gestrigen Preisträgern da? Ja, kommen wir doch mal zu meinem Lieblingsfilm, der, glaube ich, auch deiner ist, Western von Leska Griesebach. Also auch wie Fatih Akin, sie nimmt ein Genre, sie nimmt die Genremuster, also eine einsame Landschaft, das ist hier Bulgarien, eine Bergwelt, ein einsames Bergdorf. Sie nimmt einsame Menschen, das sind deutsche Wanderarbeiter. Und das Schöne an dem Film ist, sie hat ja mit nicht professionellen Schauspielern gedreht, die so ein bisschen auch ihre eigene Geschichte mit reinbringen. Dann lässt sie natürlich die Realität von dem Schauplatz da noch mit einfließen. Und es geht eben auch um, ja, um den Rand Europas. Wie sieht es da aus? Und wie sie die Arbeitswelten einfach reflektiert, was es heißt, wenn da deutsche Wanderarbeiter auf einmal in so ein bulgarisches Dorf kommen, welche Konkurrenzkämpfe, wie man mit gegenseitigen Vorurteilen umgeht. Das ist alles sehr genau und präzise beobachtet. Und gleichzeitig spielt sie eben auch mit diesen Western-Mythen. Das, finde ich, macht sie ganz toll. Es geht um ein Pferd, um diese Landschaft, um einsame Menschen, um diese Einsamkeit. Und sie hat einmal diese künstliche Western-Einsamkeit, die aber eben auch diese Einsamkeit dieser Wanderarbeiter reflektiert. Das, finde ich, macht sie ganz toll. Und ein anderes Beispiel ist vielleicht noch In den Gängen von Thomas Stuber. Franz Rokowski wurde dann ja auch ausgezeichnet als bester Darsteller, spielt eben einen Angestellten in einem Supermarkt. Und dieser Film zeigt einfach, dass wie man lebt und wie man liebt, auch einfach mit den sozialen Bedingungen zusammenhängt, aus denen man kommt, und das dann ganz zärtlich erzählt, eben wie wenn er die Regale einräumt, sich in eine Kollegin einfach verliebt. Franz Rogowski ist ja überhaupt ein Phänomen, finde ich, gerade in der deutschen Kinolandschaft. Der ist in so vielen unterschiedlichen Filmen der letzten Zeit zu sehen gewesen. Also jetzt ganz jüngst in Christian Petzold Transit als Flüchtling zwischen den Zeiten oder im letzten Sommer als Jugendlicher, der lernen will, wie man Frauen aufreißt, in Fickefuchs. Na, und jetzt eben in den Gängen. Ich habe ihn dann nachdem er mit der Lola hinter die Bühne kam, auch darauf angesprochen, ob das deutsche Kino dann doch für ihn auch ein ganz schönes, großes Rollenrepertoire bereithält. Und ja, auch er kam dann interessanterweise aufs Gefühl zu sprechen. Also ich bin einfach sehr dankbar, dass ich so viele verschiedene Sachen machen durfte. Aber natürlich ist man beschränkt, also als Mensch beschränkt. Man hat so ein paar große Gefühle, die treiben einen um. Und das immer wieder in immer wiederkehrenden Variationen. Ja, das ist ja auch schön, dass da nicht irgendwie jedes Mal was anderes kommt, sondern dass man immer wieder so an die gleichen Grenzen auch stoßen kann. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber er wirkt irgendwie so bescheiden, fast demütig. Und auch in seinen Rollen ist er eigentlich auch immer so, obwohl er so eine große physische Präsenz hat, sehr viel mit seinem Körper arbeitet, aber irgendwie doch so sehr so zurückgenommen. Vielleicht ist er deswegen auch so groß? Ja, vielleicht. Und ich muss dann doch an ein Zitat von Marcello Mastroianni denken, der gesagt hat, ach, Schauspieler zu sein ist auch ein bisschen wie in die Fabrik gehen. Ich bin die leere Flasche, die dann vom Regisseur gefüllt wird mit dessen Geschichten. Und vielleicht schafft es gerade das Franz Rogoff, sich so auf die Geschichten, auf die Figuren einzulassen, dass er gar nicht mehr so viel spielen muss, sondern dass er das alles so, diese Gefühlswelten einfach schon in seinem Körper dann so transportiert, dass es gar nicht mehr so viele große Worte braucht, dass einfach, wenn er das Bild betritt, dann ist auch das jeweilige Gefühl einfach schon da und präsent. Und das macht er, es wirkt immer so, ja, so leicht und selbstverständlich. Ich finde das ganz großartig. Mir geht es ebenso. Ich würde gerne mal kurz zurückblenden aufs letzte Jahr. Da standen dann hinterher drei Regisseurinnen auf der Bühne. Die haben nämlich die drei Preise gewonnen für den besten Spielfilm. Maren Ade, Anne Zura-Berashier und Nicolette Krebitz. In diesem Jahr gingen immerhin 2 von 3 Lolas für den besten Spielfilm an Frauen, nämlich die von dir erwähnte Valeska Griesebach. Die hat die bronzene Lola bekommen und Emily Artef, die goldene Lola für 3 Tage in Quiberon. Ich habe Emily Artef, man kommt fast nicht vorbei daran, nach dieser Entwicklung gefragt. Sie hat dann das gesagt. Es muss nicht immer Filme über Frauen sein, aber ich finde eine weibliche Perspektive einfach wahnsinnig spannend, weil die gibt es so selten und man sieht es halt, ne? Die Geschichte bewegen. Letztes Jahr waren es fantastische Filme und dieses Jahr auch mit Valeska Griesebachs Filme. Es bewegt und meine Männerkollegen machen auch, ich meine, Fatihs Film war fantastisch, also machen auch ganz tolle Filme, aber ich finde, dass jetzt der Platz für weibliche Perspektiven sind, auch wenn es männliche Themen sind, einfach fantastisch. Ich hoffe, das macht die Tür auf für die jungen Regisseurin, die junge Mädchen, die Regisseure werden wollen. Es wird leichter hoffentlich, um Geschichten zu erzählen. Das sagt also Emily Artef über weibliche Rollen und ja, ihre Hoffnung, dass auch immer mehr Frauen dann auch auf der Bühne stehen werden, Filme machen werden. Es gab gestern Abend bei den Eingangsreden ging es auch wieder um Frauenquote, die MeToo-Debatte unter anderem von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Anke, wie schätzt du das ein? Tut sich denn da wirklich was? Ja, ich würde mir doch mehr wünschen, dass diese Debatten noch mehr in die Tat umgesetzt werden. Also auch bei Pro-Quote habe ich schon das Gefühl, da ist viel in Bewegung, da wird viel drüber nachgedacht, aber man könnte es ja einfach mal wie in Schweden für 2 Jahre machen, da werden die Fördergelder einfach gleichberechtigt an Männer und Frauen verteilt. Könnte man ja einfach mal ausprobieren, was dabei rumkommt. Und ich glaube, dass Emily Artef recht hat. Die weibliche Perspektive bringt auch andere Geschichten zum Vorschein. Und was die MeToo-Debatte betrifft, da gab es ja interessanterweise im Tagesspiegel gestern noch einen offenen Brief von einem Mitglied der Akademie, der gesagt hat, ihr macht da nicht genug. Wir müssen die strukturelle Gewalt, die sexuelle Gewalt einfach noch mehr untersuchen, da noch mehr machen. Da reicht es nicht, dass ihr teilnehmt an dieser Anlaufstelle. Und das finde ich eben richtig. Es reicht nicht eben dann sozusagen für die Opfer schon irgendwas bereitzustellen, sondern da kann man wirklich noch aktiv werden. Und ich glaube, da sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Akademie einfach auch herausgefordert, alltäglich beim Drehen einfach darauf zu achten. Und ich meine, der Drehort ist natürlich auch ein sensibler Platz, wo natürlich es viel leichter nochmal zu Übergriffen kommt, weil natürlich man küsst sich auf dem Set und alles, was da alles passiert. Umso vorsichtiger muss man sein. Und ich glaube, ist es eben auch wichtig, dass man eben immer auch auf die anderen schaut und ruhig den Mut hat, mal zu sagen, hier hast du aber vielleicht eine Grenze überschritten und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, noch einiges zu tun. Diese Debatte ist ja aus den USA rübergeschwappt zu uns. Und wenn wir jetzt auf die Filmakademie selber gucken, die ja den Deutschen Filmpreis verleiht, ist ja auch die angelehnt an die Oscar Academy. Und in der Oscar Academy rumort es schon seit längerer Zeit, aber jetzt auch gerade wieder, weil man sich überlegt hat, das sind ja die Mitglieder, die abstimmen über die Filme, die sie nominieren und man hat dann irgendwie geändert, man hat versucht eine größere Diversität herzustellen, auch bei den Academy-Mitgliedern. So, wenn man jetzt auf Deutschland guckt, braucht es sowas auch in Deutschland? Muss auch die Filmakademie sich mehr öffnen? Ja, ich glaube ja eigentlich, dass sie sich schon zu Teilen geöffnet hat und Fatih Akin macht ja jetzt schon lange Filme und sagt eben immer, ich bin ein Regisseur türkischer Herkunft, aber ich bin schon lange in Deutschland angekommen. Ich komme aus der Mitte der Gesellschaft und da mache ich auch meine Filme her. Und für mich ist es ganz selbstverständlich, dass ich deutsche Freunde habe, serbische, griechische Freunde, so bin ich groß geworden. Aber das ist 15 Jahre her, als er angefangen hat. Natürlich haben wir jetzt auch andere Voraussetzungen, deshalb muss man mal nachdenken. Und wenn ich jetzt sowas nehme wie 4 Blocks, gibt es ja dann auch schon viele Stereotype, es sind dann doch meistens Dealer mit arabischem Hintergrund und so weiter. Da könnte man was tun. Aber umso schöner ist doch Fuck You Goethe, ist ja auch ausgezeichnet worden mit einer Lola. Und zwar ohne Geld, aber eben halt mit den meisten Zuschauerzahlen, dafür gibt es ja jetzt auch eine Lola. Ja, und da haben wir eben die große Diversität drin. Sei es hinter der Kamera, sei es vor der Kamera, da sind wir so mittenmann eigentlich im deutschen Leben. Und das finde ich eigentlich dann ganz schön, dass wir doch alles haben. Gestern sind sie verliehen worden, die Lolas, die wichtigsten deutschen Filmpreise. Anke Lewicke, dir vielen Dank. Und in der kommenden Stunde schauen wir dann nach vorne auf das, was uns im Kino erwartet. Und dazu gehört unter anderem der neue Film von Oskar Röhler, Herrliche Zeiten, der schon jetzt ein paar Diskussionen auslöst.